Vöglein wäre. Ach, wie wollt ich los dich pflegen? Ach, wie wollt ich los dich pflegen? Andere Vögel wollen besiegen. Andere Vögel wollen besiegen. Wenn ich so ein Vogel bin, darf ich alles, alles haschen. Und die höchsten Kirschen naschen. Fliege nur zur Mutter hin. Ist sie böse in ihrem Sinn, kann ich leg mich an sie schmiegen. Ihren Ernst gar bald besiegen. Federn leichte Flügel dürft ich in der Sonne schwingen, dass die Löffel lauter klingen, weiß nichts mehr von Bad und Zügel. Wär ich über jene Hügel, ach, dann wollte ich los dich fliegen, alle Vögel weinen.